Meine Haare, das ist so, die gehören einfach so zu mir. Haare bedeutet das Leben. Haare sind was Lebendiges. Das ist ein Geschenk des Gottes. Interessante Frage, weil natürlich gehören Haare zu menschlichen Körpern, aber was der Mensch daraus gemacht hat, das ist natürlich wiederum Kultur. Volles Haar hat schon was. Wie so eine Art Potenz der Frau. Wenn die struppig sind in den Spitzen, dann ist das kein schönes Haar. Sind wir das nicht immer auf der Suche nach der richtigen Frisur? Also jetzt möchte ich mal sagen, der schönste Schmuck, wo ein Mensch hat, außer Zähne, Augen, sind die Haare. Haare ist für einen Menschen ganz arg wichtig. Das würde ich sagen. Man guckt ins Gesicht und da sind Haare dabei. Also das umrahmt. Und das ist, glaube ich, doch sehr wichtig. Ne? Was dem Tier sein Fell, ist des Menschen Zierde. Vom Umgang mit dem Kopfbewuchs. Feature von Erika Fischer und Uta Rühenauf. Ich verstehe mal nicht, wie viel sich die Leute so aus Haaren machen. Es sind nur Haare. Rapunzel, Rapunzel. Lass mir dein Haar herunter. Wie fast alle habe ich auch eine längere Geschichte mit den Haaren. Stehst du einmal auf? Hm? Und ruhig einmal zu mir drehen. Ich schieße jetzt einfach mal los, was ich so gesehen habe. Ne? Ja. Also du hast ja sehr viele Haare, lange Haare und auch schöne Haare. Okay. Jetzt hast du das ganze Volumen hier unten eigentlich bei den Haaren. Ne? Mhm. Und hier oben fehlt dir eigentlich was. Also hier oben ist es relativ flach und hier hast du jetzt viel. Also du wirst ein bisschen von deinen Haaren eigentlich erschlagen. Also das, wenn du die offen hast, sieht es relativ traurig aus. Ne? Also es zieht alles ein bisschen runter. Mhm. Ich denke mal, ich habe so ein Mondgesicht, irgendwie so ein rundes Gesicht, sodass das dann irgendwie noch runder wird, wenn die jetzt noch kurz sind, die Haare, oder? Ich finde, du hast kein Mondgesicht. Also, ich meine, das sagt jede Frau von sich. Also, das ist ganz komisch. Also, das ist wirklich so. Jede Frau sagt, oh, mein Gesicht ist so rund. Also, okay. Aber das wären so die Punkte, die mir wichtig wären. Also, dir etwas mehr Volumen hier oben zu geben und dir eine frischere Ausstrahlung zu bescheren. Also, indem wir das etwas frei machen, das Gesicht. Okay. Ich habe Haare am Bein, ich habe Haare am Arm und ich habe auch welche am Kinn. Ich habe in Modemagazinen gelesen, das wäre heutzutage in. Das Auffälligste sind erstmal die Locken. Ich habe ziemlich krause Haare und wenn es feucht ist draußen, dann kräuseln sie mehr, wenn es nicht so feucht ist, weniger. Und vor allem vorne in der Stirn habe ich manchmal so eine richtige Schillerlocke, also so ein Kringel, der sich auch immer wieder bildet, ganz egal, wie kurz ich sie auch schneide. Irgendwann ist er dann immer mal wieder da und das ist so eine Art Markenzeichen. Meine Frisur ist charakterisiert durch die Abwesenheit von Haaren. Ich hätte gerne Locken. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt Frisur nennen kann. Einen Seitenscheitel kann man noch identifizieren. Ansonsten ist es einfach ein ziemlicher Wuschel. Und die Farbe, hat mal ein Friseur zu mir gesagt, ist das mitteleuropäische Kackbraun. Das fand ich nicht so toll, aber ich glaube, es beschreibt es trotzdem ziemlich treffend. Ja, afrikanische Haare beim Waschen muss gekämmt mit einem Föhnen. Und dieser Föhn hat ein Kämm drauf. Dann kriegst du das ein bisschen glatt. Nur ein bisschen. Aber beim Wiederwaschen, die wird wieder lockiger. Kräuse, ja. Ich habe dunkelblond, so bis hellbraun und ich habe relativ lange Haare, so ein bisschen länger als zur Schulter und die sind relativ dick. Mein Blond habe ich mir ausgesucht und so will ich es auch behalten. Von L'Oréal Paris, besser denn je. Ich habe Haare am Bauch und am Popo auch und ich finde das gar nicht schlimm. Die Evolution hat es vorgeschrieben, auch Haare haben ihren Sinn. Vielleicht muss man ein bisschen zurückgehen in der Evolution des Menschen, denn wir sind ja im Vergleich zu anderen Säugetieren zumindest recht wenig behaart. Es gibt zwar viele andere Tiere, die auch nicht behaart sind, Fische, Insekten und auch andere Säugetiere wie Elefanten, Nashörner, Flusspferde und so weiter. Der Nacktmull, der unter der Erde lebt. Aber bei uns hat das schon noch mal eine ganz besondere Bedeutung. Ich bin offensichtlich ohne Haare auf die Welt gekommen und sah fürchterlich aus. Also ein dickes, mopsköpfiges Baby ohne ein einziges Haar. Was die Anthropologen dazu herausgefunden haben, ist, dass die Haarlosigkeit des Menschen im Vergleich zu anderen Affen sehr viel damit zu tun hat, dass die Temperaturregulation zu dem Zeitpunkt, als die Menschen sich in die Savanne begeben haben, ohne Haare viel besser war als mit Haaren. Der aufrechte Gang hat die Menschen ja dazu gebracht, dass die Hände frei wurden, also dass die Hände die Fähigkeit bekamen zu greifen. Und die Haarlosigkeit hat dazu geführt, dass die Fähigkeit, über lange Strecken zu laufen, in der Hitze und in der Savanne, die damalige Menschwerdung dazu gebracht hat, dass das Gehirn sich auf völlig neue Möglichkeiten einstellen konnte, die Umgebung wahrzunehmen und Bedeutung aus der Umgebung aufzunehmen. Haare sind ein Körperorgan. Das bildet sich in der 16. Embryonalwoche. Haare bestehen vor allen Dingen aus Keratinfilamenten. Ja, sie sind ein Anhangsgebilde der Haut, da sie ja aus dem Unterhautfettgewebe herauswachsen. Also die Haare sind vom chemischen Aufbau genau wie Finger- und Fußnägel, nur eben in einer anderen Struktur zusammengesetzt. Aber es ist ein verhorntes Gebilde, was aus der Haut herauswächst. Manch unglückseliger Mann hat Haare auf dem Rücken. Das macht die Frauen wohl weniger an und wird sie nicht entzücken. Ich vermute, die sinnvollste Hypothese ist die, dass durch den aufrechten Gang die Sonne natürlich besonders den Kopf trifft und damit natürlich das Risiko eines Hitzschlags sehr groß ist. Also insofern sind gerade auf dem Kopf dann die Haare notwendig gewesen, um einen Schutz gegen Einstrahlung der Sonne zu ermöglichen. Eine besondere Glatzenpflege betreibe ich nicht. Gut, man legt ein bisschen drauf im Sommer an Sonnenschutzmitteln. Das stimmt. Wenn irgendwo die Sonne scheint, habe ich natürlich immer zumindest eine Mütze oder einen Hut griffbereit. Aber meistens auch auf dem Kopf sitzen dann. Jeder Mensch hat durchschnittlich 100.000 Haare auf dem Kopf. Blonde haben mehr Haare als Dunkelhaarige. Ein Haar hat eine Dicke von 0,03 bis 0,15 mm. Blondes Haar ist dünner als dunkles Haar. Die Lebensdauer eines Haares beträgt 2 bis 7 Jahre. Danach wird es ersetzt. Der Mensch verliert jeden Tag etwa 50 bis 100 Haare. Ein Haar wächst täglich ca. 0,35 mm, also 1 Zentimeter im Monat. Im Sommer und während des Schlafens wächst das Haar schneller. Am schnellsten wächst es zwischen dem 16. und dem 24. Lebensjahr. Zur Haarentfernung gibt es verschiedene Methoden. Epilierer, Rasierer in schwarz oder weiß. Es ist zwar mies, aber um Frauen zu gefallen, macht man halt so einen Scheiß. Und ich finde es auch ganz faszinierend, dass das aus dem Körper rauswächst. Das ist Kraft. Das ist gut. Das heißt, es ist schön, ist gesund. Es wirkt gesund, jugendlich, dynamisch. Und das ist ja das, was jeder irgendwie haben will. Samson war ein Auserwählter Gottes. In seinen Haaren lag das Geheimnis seiner Kraft und Unbesiegbarkeit. Haare dienen auch der Sinneswahrnehmung. Um die Haare herum sind kleine Nervenzellgeflechte. Und an den Haaren ist ein kleiner Muskel, der die Haare aufrichten kann. Je nachdem, wie das Klima ist oder wie ihre Stimmung ist. Das ist das Spannende, dass der Körper überwiegend haarlos ist. Und andererseits aber das Wachstum der Kopfhaare so besonders weiterläuft. Nicht? Schamhaare, Achselhaare wachsen ja nicht so nach. Ne? Aus dem Fachkundunterricht kenne ich das noch. Die Kopfbehaarung, die ab dem 2. Lebensjahr kommt, ist die Terminalbehaarung. Die bleibt. Ja, aber ich sage halt Haupthaar dazu. Leider wachsen die Kopfhaare auch nicht unendlich weiter. Es gibt aber Menschen, die sich ihre Haare bis zum Boden wachsen lassen können. Das können die meisten Menschen nicht. Es gibt Menschen, die können sich die Haare schulterlang wachsen lassen, andere bis zum Po, andere bis zum Boden. Und warum das so ist, ist letztendlich schwer zu beantworten. Ja, das ist einfach genetisch programmiert, dass die Wachstumsphase der Haare eine bestimmte Zeit dauert. Und dann gehen die Haare in eine Art Dornröschenschlaf über. In dieser Zeit bleiben die Haare fest verankert, wachsen aber nicht mehr weiter. Und dann wird das Haar ganz langsam abgegeben. Sobald das Haar ausgefallen ist, kann das neue Haar aus dem kleinen Haarfollikel wieder wachsen. Und es entsteht wieder ein neuer Haarzyklus. Und dann wuchsen blonde Locken, und zwar ganz hellblond und richtig dicht. Und ab da war ich halt so die blond gelockte, ja, der Engel. Ich war als Kind ziemlich blond, dann wurde ich dunkler. Dann kam halt eine Perückenzeit, da habe ich eine blonde Perücke aufgesetzt. Und alle sagten, du siehst aus mit blond, ganz prima. Und daraufhin habe ich mir die Haare blond färben lassen und färbe sie seit meinem 40. Lebensjahr. Jetzt bin ich 81. Rapunzel war das schönste Kind unter der Sonne. Als es 12 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppe noch Türe hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief: »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!« Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare 20 Ellen tief herunter. Und die Zauberin stieg daran hinauf. Während es bei den Menschen eben im Lauf ihrer Zivilisierung zu einem überflüssigen Teil geworden ist, das eigentlich dann wesentlich zwei Funktionen nur noch erfüllt hat, einmal im Bereich von Geschlecht und Sex Kenntlichkeiten herzustellen und zum Zweiten eben das Aussehen und die Mode mit zu bedienen, also das Haar eben als ganz wesentliches Mitgestaltungselement von Persönlichkeit, von Stil, von Individualität. Natürlich auch unser Weg, einen Draht zur Welt zu finden. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Also Wirbel hat jeder Mensch. Ohne Wirbel sähen wir alle aus wie Struwwelpeter. Die Haare würden einfach im 90-Grad-Winkel aus der Kopfhaut rauswachsen. Und die Wirbel sorgen dafür, dass sich das Haar legt. Wirbel sind eigentlich wie so kleine Spiralen. Und die bestimmen dann eben teilweise auch, in welche Richtung es geht. Ja, und den Wirbel kann man praktisch nicht bezwingen, sondern ihm in gemeinsamer Arbeit praktisch zähmen. Ich kam eines Abends nach Haus, da sah ich dich aus der Küche kommen mit zerzautem Haar. Baby, da war mir klar, wegen dem Haar. Haare sind ein Merkmal von Sexualität. Du hattest Verkehr. Es verkörpert halt die Weiblichkeit, es ist sexy. Ich finde, es ist ein schönes Bild einfach mit langen Haaren. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Also wenn eine Frau irgendwie im Film durchs Bild läuft und ihre Haare flattern, das sieht so frei aus, so natürlich irgendwie. Ja, und letztendlich kann man sagen, die Kopfhaare haben bei uns vielleicht noch die einzige Funktion, dass sie uns vor Sonne schützen. Ansonsten dienen sie ja dem Menschen eigentlich eher als Schmuck oder als kulturelle Ausdrucksform. Neu, Elvital Öl Magique, extra leicht zum Zerstäuben. Eine feine Pflegewolke des kostbaren Öls zieht sofort ein, ohne zu beschweren. Das Symbolische, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Wir als schwarze Menschen müssen unter dem weißen Schönheitsideal von Haaren leiden und uns da abmühen, weil eben afrikanische Kultur abgewertet wird. Ne? Das Haar muss gebändigt werden. Es darf nicht machen, was es will einfach. Ja, ich mag blond gerne. Ich mag auch blonde Menschen gerne. Ja, so eine Klarheit des Nordens. Also die Männer gucken zumindest mehr hinterher. Ich stelle das immer noch fest, wenn ich mit meiner Freundin, die ist eine hübsche Dunkelhaarige, ja? Sie ist eben jünger als ich, wenn wir so gehen, wer wird angeguckt, ich werde angeguckt, nicht sie. Also ich habe rote Haare eigentlich von Natur aus. Ich fand sie früher nicht so gut als Kind, weil meine Mutter immer gesagt hat, ich habe rote Haare, deswegen darf ich kein Rot anziehen. Das würde nicht zusammenpassen. Aber dann, glaube ich, so mit 10 habe ich dann angefangen zu rebellieren und habe mir so einen roten Knautschlagmantel durchgesetzt. Da war ich immer stolz drauf, dass ich rote Haare habe. Ich wollte immer rote Haare haben, auch wenn meine Mutter rote Haare hat oder hatte. Ich hab rote Haare, feuerrote Haare sogar. Und drum mag mich auch der Hansel nicht. Und drum mag mich auch der Franzl nicht. Und mein Hirsel ist das gleiche Gfred. Nur zwingt der Frisur, kommt zu mir kein Bub. Schmuck gab es von dem Moment an, wo Menschen sich ihrer Sterblichkeit bewusst wurden und dann eben auch Schmuck trugen, Schmuck entwickelten, den Körper schmückten. Und die Haare spielten eine ganz entscheidende Rolle in dieser Schmuckfähigkeit des Körpers. Also das ist sozusagen das Bindeglied zwischen dem, was Kultur ist, die außerhalb des Körpers liegt, und der Kultur, die man dem Körper geben kann. Also hier fließt die Kultur in den Körper ein und bemächtigt sich des Körpers. Und das deutlichste Symptom dafür ist sicher der Kopfschmuck. Ja, möchte ich sagen. An erster Stelle ist immer der Kopf. Geht das so mit dem Wasser? Ja. Ja, meine Mutter war Friseuse in Persien. Ja, ich bin so eigentlich in ihrem Salon aufgewachsen. Und wo ich 7 Jahre alt war, habe ich entschieden, Friseur zu werden. Naja, ich glaube so mit 7 oder 8 habe ich angefangen, also mir so Gedanken zu machen, dass ich halt jetzt mehr Frisur machen will, dass ich halt längere Haare haben möchte. Also ich hatte meine erste Friseurfrisur bekommen zur Kommunion. Dann sind wir extra ins Friseurgeschäft. Jetzt gerade habe ich einen hohen Zopf und daraus habe ich dann einen Dutt gemacht. Also einfach die Haare hoch gemacht. Meistens habe ich einfach offene Haare, aber manchmal mache ich mir auch selbst einen französischen Zopf oder einen Fischkrötenzopf, seitliche Zöpfe, hohe Zöpfe, einfach immer ganz unterschiedliche. Also ich habe fast jeden Tag was anderes. Die Haare kann man leichter modulieren und leichter in Form bringen als den übrigen Körper. Haargenau, haarscharf, haarklein, haarfein. Ich glaube, die Bedeutung von Haaren geht über die der Kleidung hinaus. Wir sind ja mit der Kleidung wesentlich flexibler. Das heißt, wenn wir im Garten Rosen schneiden, ziehen wir was anderes an, als wenn wir Pfannkuchen in der Küche machen. Aber mit den Haaren zeigt sich natürlich schon eine stärkere Identifikation und auch ein Darstellungswillen in die Außenwelt. Meine Frisur ist eine etwas Nichtssagende, würde ich so sagen. Es ist beinahe eine Verlegenheitsfrisur, weil die Haare dünn werden und ich darauf achten muss, dass ich mit meiner Naturwelle noch ganz gut über die Runden komme. Und da bietet sich das an, die ganz schlicht eben zu tragen. Meine Freundin sagt immer zu mir, das ist keine Frisur, die du hast. Und ich sage immer, das ist eben natürlich, so lasse ich das. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. On hair? Yes, indeed. And you come talk to me? Yeah, because you've got this fabulous long hair. It's a Danish homegrown dreadlocks, straight out of Copenhagen. Wir wissen, dass wir da im Grunde genommen sehr früh eben Überlegungen haben zur Gestaltung. Die können ja sehr oft funktional sein. Wer lange Haare trägt und auf der Jagd durch Büsche rennen muss, wird irgendwann merken, dass das sehr schmerzhaft ist und entweder zu Haarknoten finden oder zu einer Kopfbedeckung oder zu beidem. Oder er wird radikale Lösungen daraus ziehen und sagen, als Jäger bevorzuge ich die Kurzhaarfrisur. Willst du hygienisch sein vom Scheitel bis zum Zeh? Kauf dir eine Jumbo-Packung Heißwachs. Eine gute Idee. Ein kurzer Ruck, der Pelz ist ab. Ich sag ole ole, das tut nicht lange weh. Das tut nicht lange weh. Und Absalom begegnete den Männern Davids und ritt auf einem Maultier. Und als das Maultier unter eine große Eiche mit dichten Zweigen kam, blieb sein Haupt an der Eiche hängen und er schwebte zwischen Himmel und Erde. Denn sein Maultier lief unter ihm weg. Zweites Buch Samuel. Ich habe lange Haare, die sind so eher so brünett und sie sind, 10 cm über den Schultern lang und man redet mich oft mit einem Mädchen an, weil wegen den langen Haaren denken die meisten Menschen halt lange Haare Mädchen. Klar, das lange Haar ist eigentlich in allen Kulturen eher den Frauen vorbehalten und der weibliche Körper repräsentiert Sexualität überhaupt. Wenn sie mich dann mit jungen Fräulein, Burgfräulein und solchen Quatsch anreden, dann muss ich nur innerlich lachen, aber ich lache dann einfach und denke mir, dass die Leute irgendwie so wie eine Maschine denken, lange Haare Mädchen. Es gibt, glaube ich, immer nur die beiden Achsen, Zuordnung, ich bin einer von euch und Abgrenzung. Ja. Wenn man auf die Straße geht, sieht man eben eher sehr unmotivierte Haare, die sehr trocken und spröde einen anschauen. Ich gucke immer, also man kann ja nicht anders, ich muss immer auf den Kopf gucken. Wenn der Kunde reinkommt, weiß ich schon, was er braucht. Ja. Der Friseur ist jemand, der seine Leute, die er auf dem Stuhl hat, auch besonders anguckt. Vielleicht guckt der Friseur seinen Kunden so an wie niemand anders sonst, also auch mit viel Liebe und mit sehr viel, ich würde auch fast sagen, Zärtlichkeit. Bei deiner Haare müssen wir unbedingt was machen. Es braucht eine magische Schnitt. Wir haben so Naturlocken, etwas, das ihr Gesicht besser zum Vorschein bringt. Wir haben so ein eckiges Gesicht. Wir werden dann ein bisschen so durch Schnitt, ein bisschen so mehr Harmonie reinbringen, dass es weicher aussieht. Hinten ein bisschen die Ecken weg, Seiten ein bisschen weg. hier ein bisschen voller, seislich. Ein schöner Schnitt. Wie Maße schneidet eigentlich wird der Haarschnitt? Das ist wie eine Schönheits-OP schon fast. Ich hab Haare am Bein, ich hab Haare am Arm und ich hab auch welche am Kinn. Ich hab in Modemagazinen gelesen, das wäre heutzutage in. Wir sind ja eine ganz normale Hautarztpraxis. Ich speziell kümmere mich um Probleme der Kopfhaut, um Haarausfall in verschiedenster Form. Es gibt ja bleibenden Haarausfall und Haarausfall, der reversibel ist. Das Wichtigste ist gute Haarschneidschere. Jedes Handwerkszeug ist wichtig. Ein guter Föhn ist wichtig, ein Kamm, eine Bürste, alles mehr oder weniger auf Naturbasis. So, wenn Sie so Nylonzeug verwenden und so weiter, das ist nichts. Da elektrisiert das Haar und wirkt auch nicht gepflegt. Es wird nicht ruhig dadurch, gell? Ein gutes Werkzeug hilft einem natürlich immer weiter. Hier habe ich ein japanisches Messer. Das hilft mir, um Haare weicher zu gestalten. Das heißt, fließende Haarschnitte zu erzeugen und eben auch gerade bei naturgewelltem Haar mehr Sprungkraft der Locke zu geben. Dann habe ich eine Schere, die vierseitig geschliffen ist. Mit dieser Schere kann ich super gut stumpfe Haarschnitte machen, kann aber auch slicen. Dann gibt es hier eine Schere, mit der ich nie arbeite. Das ist eine Evilierschere. Das ist eine Schere, da sollte man die Finger weg von lassen, weil hiermit vernichte ich jeden Haarschnitt. Die dünnt nur aus. Großes Thema ist ja das Bügeln, dem Haarbügeleisen. Also diese gebügelten Haare, die so ganz glatt sind, da gibt es kein kleines Haar, was ein bisschen absteht. Und da gibt es wirklich diesen ganz besonderen Glanz, da kann man wirklich fast in die Haare gucken wie in einen Spiegel. Sofortaufbau für geschmeidiges, gestärktes Haar? Die Elvital Anti-Haarbruch Wunderaufbaukur. Ich hab Haare am Bauch und der Popo auch und ich find das gar nicht schlimm. Die Evolution hat es vorgeschrieben, auch Haare haben ihren Sinn. Es gab bei uns an der Straße einen Friseursalon von der Frau Schüler. Das war oben an der Ecke, relativ preiswert. Deswegen ist meine Mutter jeden Samstag zur Frau Schüler gegangen, um sich da frisieren zu lassen. Je nachdem, Dauerwelle oder manchmal nur, ich glaube Dauerwelle ist ja nur alle 4, 6 bis 8 Wochen. Aber dann waschen, legen, war also jeden Samstag. Und dann musste meine Mutter natürlich auch so ein bisschen die Hausarbeit noch erledigen und hat dann mich immer dahin geschickt zum Hinsetzen, damit ich ihr den Platz frei halte. Also es hieß dann immer, Christiane, geh mal zu der Frau Schüler, du musst dich hinsetzen. Und ich immer, ja, also man musste mal dahin, so mit 10, 11, 12, musste sich da halt stundenlang in diesen Laden setzen, weil natürlich auch Frau Schüler jetzt ein Mensch war, der jetzt nicht Leute weggeschickt hat und auch so Terminvergabe, das ging alles nicht. Und dann habe ich dann also viele, viele Stunden samstags bei Frau Schüler verbracht und dann alle Heftchen gelesen und ins Aquarium geguckt. Hey, voller Ekstase wachsen Haare in der Nase und auch in den Ohren. Volle Pubertät, war alles in Ordnung, jetzt sind wir verloren. Soweit ich informiert bin, gab es jetzt für Frauen auch gar keine Friseursalons. Reisen wir zurück ins 16. Jahrhundert, da hat die Frau allenfalls ihre Haare im eigenen Schlafgemach gekämmt oder kämmen lassen, von Frauen selbstverständlich. Ist nicht irgendwo hingegangen, um sich die Haare um die Spitzen schneiden zu lassen. Das saßen die ganzen Damen aus der Nachbarschaft. Die sitzen ja dann immer mit ihrer Haube auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber damals, die Dame mit der Dauer immer unter die Haube und dann hört man ja nichts mehr. Ne? Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Wenn eine Frau mit ihrer Verheiratung unter die Haube kommt, heißt es ja auch, dass ihre Haare versteckt werden. Also das, was sie erotisch macht für andere Männer, soll nun nicht mehr gezeigt werden. Also im Kopf trage ich den Schleier, der mir überreicht wurde bei der Einkleidung. Der Schmuck der Frau war ja ganz stark im Mittelalter, auch der Haarschmuck. Und dieses wurde dann früher auch offiziell bei der Einkleidung mit Abschneiden des Haares symbolisiert. Ich habe hier noch wohl einmal, das ist unser Ritual, da heißt es wohl, der Schleier ist ein tiefes Symbol echten und reinen Frauentums und im frühen Jahrhunderten war die verheiratete Frau immer verschleiert, zum Zeichen der Unterwürfigkeit, zum Zeichen, dass sie einem Mann gehört. Das Symbol der Frau ist der Schleier, das Zeichen der Vermählung. Und doch, der Schleier ist nicht nur Symbol der Sponsor des Mannes, sondern auch Sponsor Christi, also Braut Christi. Man geht ins Kloster, ne, hat eine Tonsur, man stabt sich alle Haare ab und bringt damit etwas zum Ausdruck. Also der Verzicht aufs Weltliche im weitesten Sinne. Als Kinder hieß es immer, das ist der Landeplatz des Heiligen Geistes, haben wir da auf Scherz zu gesagt. Den Prostituierten war es streng verboten, einen Schleier zu tragen. Also da ging das offene Haar eindeutig einher, auch mit offener Sexualität. Aus religiöser Überzeugung habe ich meine Kopfhaare bedeckt. Das heißt, die Kopfhaare gelten als Reiz für das männliche Geschöpf sozusagen. Und daher habe ich mich entschieden, diese Reize zu bedecken. Lass mich lange, lange den Duft deines Haares einatmen. Mein ganzes Gesicht hineintauchen, wie ein Dürstender ins Wasser einer Quelle. Und es in meiner Hand schwenken, wie ein duftendes Taschentuch. Um Erinnerungen in die Luft zu schütteln. Die Haare ist so religiös vorgeschrieben, dass sie das bedeckt. Aber nicht gegenüber dem Ehemann jetzt. Manche Frauen gibt es zum Beispiel, die versteiern sich nur fürs Gebet. Damit der Gebet Gültigkeit hat. Manche versteiern sich nur, wenn sie die Moschee besuchen. Gibt's auch. Haare werden eben wahrgenommen als ein Geschlechtsmerkmal, also als ein Hinweis auf Sexualität, und fast alle Religionen beinhalten auch eine Furcht vor der weiblichen Sexualität und versuchen deshalb zu kontrollieren und zu reglementieren. Das Bedecken des weiblichen Haares ist deswegen auch eine Herrschaftstechnik. Wenn man sagt, zum Beispiel, eine Frau soll eine Perücke tragen, damit sie nicht attraktiv andere Männer ist, und sie kauft dann eine ganz teure Perücke, das mehr attraktiv ist als ihr eigenes, dann hat man natürlich den ganzen Sinn verloren. Es gibt auch Menschen, die eine Perücke tragen, dann ein Kopftuch über die Perücke. Und ich habe in Jerusalem Männer gesehen, die einen großen schwarzen Hut tragen und dann eine Einkaufstüte über diese Hut, damit es nicht nass wird, wenn es regnet. Ich lege einen großen Wert auf meine Haare. Ich finde es etwas wirklich Schönes und von daher finde ich es wirklich auch einen großen Reiz. Auf meine Mom gegenüber zum Beispiel darf ich es zeigen. Das heißt, zu Hause bin ich ohne Kopftuch. Sobald jemand zu uns nach Hause kommt, dem ich das nicht zeigen dürfte, zum Beispiel meinem Nachbarn, bedecke ich mich auch wieder. In der Nacht deines Haares sehe ich die Unendlichkeit der tropischen Himmelsbläue glänzen. Auf den flaumigen Ufern deines Haares berausche ich mich an den durcheinander wehenden Düften von Teer, Moschus und Kokosnussöl. Lass mich deine schweren, schwarzen Flechten beißen. Wenn ich an deinen geschmeidigen und widerspenstigen Haaren knabbere, ist es mir, als ob ich Erinnerungen äße. Charles Baudelaire, Eine Welt in deinem Haar. Ja, das ist von Gott, was ich mache. Das beschäftigt mich automatisch. Manchmal werde ich vom Schlaf weg wachgerüttelt. Dann stehe ich auf und sage, ja, dieser Haarschnitt, dieser Tanz, macht mich verrückt. Ich bin verrückt nach Haarschneiden, Friseur. Also ich teile mir jetzt erstmal das Haar ab. So, erst wird es ordentlich gekämmt. Dann teile ich das in 4 Sektionen auf, die ich mir hochklemme. Wobei ich schon einen Teil freilasse, also der unterste, mit dem ich anfange, praktisch das Fundament des Haarschnittes. Und wenn ich das dann abgeteilt habe und die erste Fraktion praktisch gekämmt habe, dann fange ich an zu schneiden. Also ähnlich, ne? Wie beim Haus fängt man mit dem Haarschnitt doch meistens unten an und arbeitet sich nach oben vor. Eingewickelt wurde es früher, so auf Wickel gedreht. Die Zeit kenne ich auch noch in meiner Jugend, ja. Also das konnte ich selbst gut alleine. Man hat nachts auch drauf geschlafen. Aber es waren ja gestelzte Frisuren, die waren ja als unmöglich. Zu der Zeit hat man auch noch undulliert. Und wenn da die ältere Dame gekommen sind, das hat man mit dem Eisen, hat man da Wellen brennt. Und die, wo längere Haare hatten, dann hat man da so Deutschfrisuren gemacht, so eingeschlagen und so weiter. Das hat immer recht vornehm ausgesehen an viele Leute. Also nicht so verrupft, wie sie heute rumlaufen. Es ist so schade, es wird heute so wenig gemacht im Beruf. Es läuft alles mit langen Haaren und mit Schwanz rum. Das ist nicht individuell. Die Hochsteckfrisur war unkompliziert. Ich habe das selbst topiert dann und immer eingeschlagen. Und wenn ich heute die Fotos ansehe, da habe ich also einen so unverhältnismäßig hohen Kopf. Und das war dann auch, der Hinterkopf wurde so betont. Das war das Allerschlimmste, wenn der Hinterkopf flach war. Ist auch übrigens eine sehr deutsche Obsession, wie ich festgestellt habe. Wir wollen unbedingt einen Hinterkopf. Wenn die Leute mit der Zeitung kommen, mit einem schönen Bild, und sage, ich möchte jetzt aussehen wie Liz Taylor oder so. Na, muss man halt sagen, mach mal möglichst, aber so wird sie wahrscheinlich nie aussehen. Elnett, das Haarspray der Stars mit dem einzigartigen Mikrozerstäuber. In meiner Familie gab es Tante Ilse und Tante Ilse war Friseurin. Und ich komme aus einer kinderreichen Familie. Wir waren 5 Geschwister und für meine Eltern war das natürlich immer auch ein Thema. Friseurbesuch muss man ja finanzieren und dann bot sich das ja an, zu Tante Ilse zu gehen mit der gesamten Familie und das Angebot war auch, dass man als Verwandte die Haare umsonst geschnitten bekam, aber so ganz umsonst war es auch nicht, sondern die Abmachung war dann, dass wir als Modelle zur Verfügung stehen für die Ausbildung und das heißt, wir waren dann Versuchskaninchen und da wurde also alles Mögliche ausprobiert. Vor allem bei meiner Schwester und mir. Das waren, was damals der In war, die Dauerwellen und die Föhnwellen. Das war immer so ein bisschen Gang nach Canossa für uns. Ne? Vor allem in der Pubertät dann, als wir eben in dem Alter waren, 12, 13, 14, 15. Und da war es für uns natürlich auch besonders schwer. Der Friseur sieht natürlich die Schnitte vom letzten Lifting, die er kaschieren muss. Er sieht, dass der Haaransatz immer weiter nach oben rutscht bei jedem Lifting. Und er hat natürlich dann immer Probleme, diese Fülle herzustellen, wenn die Haare dünner werden. Aber er sieht auch die Falten, den Hautausschlag. Er sieht, wie gestresst die Leute sind. Er sieht die roten Augenringe. All das. Au! Aua! Ja, ist gleich vorbei. Okay. Ich kenne noch den Spruch, der schön sein wird. Ja, ich weiß. Da wurde erstmal gewaschen, dann wurde uns da eben irgendwas auf den Kopf gepackt, also irgend so eine Flüssigkeit, das war ja oft auch sehr unangenehm, da musste dann die Haut abgedeckt werden mit Watte, teilweise wurden die Haare auch noch auf Lockenwickler gedreht und dann kriegte man eine Haube auf und musste lange warten, bis das eingewirkt hatte. Einmal hatten wir dann beide ganz hohe Türme toupiert, also auf meine Naturkrause obendrauf, das ist schon eine Leistung. Und es war eigentlich Sommer, aber wir hatten extra unsere Anoraks mitgenommen mit Kapuzen und haben dann ganz schnell die Anoraks angezogen, die Kapuzen aufgezogen und die so richtig runtergezogen und zugebunden. What's that on your head? What's that on your head? Perücke ist lange Zeit quasi ein Symbol auch der Stärke des Adels, ja, dass er es sich also leisten kann, diese kunstvollen Dinge auf den Kopf zu tragen, weil er eben nicht körperlich arbeiten muss und militärisch und herrschaftlich geschützt ist. Sonst hast du den Zopf und der symbolisiert das männliche Geschlecht. Und bei den Römern ist es wirklich das kurzgeschnittene Haar, das rasierte Gesicht, das offenbar eine andere Form von Potenz bezeugen soll, die ich vielleicht beschreiben würde mit Machtpotenz, mit geistiger Potenz. Ein klarer Kopf, also du kannst sagen, dass bei diesen glatt rasierten Köpfen, die Genitalien in den Kopf gewandert sind. Tatsächlich ist dieses Haareschneiden sehr vergleichbar mit dem Rasieren, weil das tatsächlich zu einer gewissen Klarheit für mich so führt. Und wenn ich mich selber so richtig erneuern will, kann man sich rasieren und die Haare schneiden, dann ist das tatsächlich wie eine tiefe Reinigung. Und hinterher fühlt man sich dann vielleicht wie leichter, freier und besser. In der Französischen Revolution ist sozusagen dann der Griff in das lange Haar des Adligen bzw. das Wegreißen der Perücke die Revolution. Und bevor man die Adligen um den Kopf dann kürzer gemacht hat unter der Guillotine, hat man sie eben erstmal um die Perücke kürzer gemacht. Original-Wahlclipper, das ist aus den USA und ich nehme mal an, dass das am ehesten so beim Militär benutzt wird oder wurde. Das ist so ein ganz handfestes Rasurgerät und das ist halt noch mit Kabelanschluss und mit richtigem Strom und nicht mit Batterien und man könnte damit wahrscheinlich auch Schafe scheren. So, und die schließe ich jetzt hier an. Das läuft. Man kann auch nicht viel falsch machen, ja. Wenn man das anmacht, man setzt das jetzt gerade an der Kopfhaut, dann nimmt das einfach alles runter auf diese 8 mm. Und das mache ich jetzt mal. Bei den Nazis hat man eher das Gefühl, dass dieser rasierte Kopf genommen wird und jetzt nochmal von unten mit den Genitalien und der physischen Potenz in eine Verbindung gebracht wird. Rückkehr zur physischen Gewalt. Unangenehm ist die Verwechslungsmöglichkeit mit irgendwelchen Skinheads. Es gab ja durchaus Zeiten, in denen einfach mehr Nazis rumgelaufen sind. Und da musste man sich auch selber Gedanken darüber machen, ob ich jetzt anderen Leuten Angst mache. Also das würde ich nicht wollen. Ja, und dann sind sie wieder gewachsen. Und ich glaube, zwischen 8 und 10 waren sie richtig lang, bis zur Pubertät. Als Kind hatte ich gesagt, das sind meine Haare. Weil offensichtlich die Leute grundsätzlich da reingefasst haben. Da habe ich mich anscheinend als Kind schon dagegen gewahrt. Und gesagt, oh nein, das sind meine. Da passt man da nicht rein. Die mit dem langen Haar ist natürlich auch gefährdet durch das lange Haar. Sie ist sozusagen auch zu überwältigen durch das lange Haar. Und wir wissen ja eben auch natürlich aus Gewaltdarstellungen, dass in der Geschichte, in der Gegenwart, dieser Griff in das lange Haar der Frau, dieses Festhalten eben ein Vergewaltigungsmotiv natürlich auch ist. Medusa war einst eine betörende Schönheit. Als aber Pallas Athene Poseidon überraschte, wie er Medusa vergewaltigte, war jene darüber so erzürnt, dass sie Medusa in ein geflügeltes Ungeheuer mit Schlangenhaaren verwandelte. Fortan erstarrte jeder Mann bei ihrem Anblick zu Stein. Also Haare und Schlangen werden da gleichgesetzt. Wenn man Locke und Medusa mal gegenüberstellt, ja, dann ist das Haar einerseits das Verlockende, das Anziehende, Aufregende und gleichzeitig kann es aber auch genau das Gegenteil sein, die Erstarrung. Das heißt, es geht um die erregende Seite einer Frau und dann aber auch die Gefahren, die damit verbunden sind, mit dem starken Gefühl, mit starker Erregungslust und dem allem, was dann kommen kann an Bedrohlichen. Das ist dann die Schlange. Ich weiß nicht, was da in meine Mutter gefahren ist, dass sie sagte, so, das Kind muss jetzt kurze Haare haben, da muss ich 13 gewesen sein. Ja, die hatte mich nachmittags mal nach der Schule abgepasst und gesagt, so, jetzt gehen wir mal zum Friseur, deine Zottelhaare, das waren dann nicht mehr die schönen Locken, sondern es waren Zotteln. Und dann gingen wir zu so einem wahrscheinlich sehr unfähigen Friseur. Und da gibt es also ein Foto, wo ich am Klavier sitze, in so einem typischen 70er-Jahre-Hänger und wirklich scheußliche Haare habe. Die sehen aus, als hätte ich davor also irgendwie eine Entlausungskur machen müssen, irgendwie sowas. Ja. Und die hatten die Farbe verloren, das war also so ein Mausgrau und die Haare hatten keine Kraft. Da dachte ich, ja, das sehe ich eigentlich aus wie ein gerupftes Huhn. Und Delilah entlockte Samson das Geheimnis seiner Haare. Delilah ließ ihn auf ihren Knien einschlafen und schnitt dann die 7 Locken auf seinem Kopf ab. So begann sie ihn zu schwächen und seine Kraft wich von ihm. Der Prophet Mohammed hat sich die Haare abrasieren lassen bei der letzten Pilgerfahrt, also bevor er verstorben ist. Ja, dann hat er diese Haare an seine Gefährten verteilt, dass sie von diesen Haaren Segen erlangen. Diese Haare des Propheten Mohammed sind jetzt weltweit verbreitet. Also in vielen Moscheen auf der Welt. Und im Ramadan ist es halt Tradition, diese Haare das rauszuholen und die Muslimen diese Gelegenheit zu geben, Segen zu erlangen. Und dieses gerupfte Huhn war das Ergebnis einer, ja, ich würde fast sagen, also fast so ein Eingriff der Mutter gegen die sich entwickelnde Weiblichkeit der Tochter. Ich habe das als eine wirkliche Verstümmelung empfunden, ja. Insgesamt glaube ich, dass Haare eine große Bedeutung haben zur Erkennung von Emotionen. Ich habe mal so ein paar Redewendungen versucht, mal zusammenzufassen, die typisch sind. Also zum Beispiel, man rauft sich die Haare, dann die Haare sträuben sich oder sich in die Haare kriegen. Ja, oder die Haare stehen einem zu Berge, also vor Angst, Schreck oder auch Aggression. Um ein Haar. Sich keine grauen Haare wachsen lassen. Kein Haar krümmen. Um Haaresbreite. Haare spalten. An den Haaren herbeigezogen. Haare in der Suppe. Haare auf den Zähnen. Mit Haut und Haaren. Haare lassen. Rapunzel. Rapunzel. Lass mir dein Haar herunter. Also wir wissen eben, dass über die Jahrhunderte hinweg das Abschneiden von langen Haaren bei Frauen sie an den Pranger stellen sollte, sie entweder als Huren markieren sollte oder als Verräterinnen oder als untreu. Und dieses Ritual dieser Ausgrenzung durch das Haarabschneiden führte fast bis an die Gegenwart heran. Also noch in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945 sind Frauen, denen vorgeworfen wurde, mit den Nazis oder mit Besatzungstruppen liiert gewesen zu sein, eben oft die Haare abgeschnitten worden, um sie so kenntlich zu machen und sozusagen ihre Schande publik zu machen. Oder aber auch, dass zum Beispiel Gefangene ja oftmals geschoren werden, die Haare ab. Und dass natürlich dieses Ausgeschlossensein erkennbar ist für alle, die mit diesen Menschen zu tun haben. Dort wird sozusagen der Verlust dieser Haartracht zu einer Art symbolischen Exkommunikation. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of bread. Like the grateful dead, darling. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flashing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Meine Spezialität sind Frisuren, die sind so genau geschnitten, dass man selber einfach kämmt, vielleicht mit den Händen reinknautscht und die auch Luft trocknen lassen kann. Die Schneidetechnik an sich, die geht ja auch wie Dahl Sassoon zurück, der das in den 60er Jahren entwickelt hat. Das Konzept eben weg vom Föhnen, Einlegen, Tupieren, Haarspray, weil ja auch der Laie an sich das ja nie so hinbekommt wie der Friseur. Und das war dann so die Revolution. Also offenbar sind die Geschlechtergrenzen sehr schwimmend geworden zwischen was ist Mann und was ist Frau. Beim Friseur, und da kam jemand rein, der zum Blondieren kam. Deswegen habe ich auch gesagt, hoppla, also das hätte ich jetzt vom Mann nicht so unbedingt erwartet. Aber warum eigentlich nicht? Die Haare waren eigentlich Ende der 60er Jahre schon ein großes Thema, weil es ging um die Selbstbehauptung gegenüber den Eltern. Ja, man hat mit denen ja um jeden Zentimeter Haarlänge gerungen. Ja. Es war ja eine ewige Streiterei, ein Kampf. Das Problem ist ja bei dem afrikanischen Haar, dass da gewertet wird. In Deutschland wird von krausem Haar gesprochen und dann ist dieses Kraus nicht neutral, sondern ne, krause Haare, krauser Verstand, dass es eben als negativ gesehen wird. Ich hatte jetzt vielleicht das Glück, dass ich in den 70er Jahren junge Erwachsene wurde, wo eben Angela Davis schon da war, die ja den Afro-Look populär gemacht hat, dass es als revolutionär galt, also dass eine ganze Generation von jungen Leuten, ob jetzt weiß oder schwarz, schon mit Afro rumgelaufen sind. Ende der 60er Jahre waren die langen Haare ja Ausdruck des Protests gegen die bürgerliche Gesellschaft und man hat dann daraus so ein Gesamtkunstwerk geschnitzt mit Parka, zerrissenen Pullover, Jeans und dann eben die langen Haare und das Marihuana. Und natürlich die Popmusik, ja, spielte damals eine große Rolle. Und die Heroen, die hatten natürlich auch alle diese wallenden Mähnen. Ja, also Carlos Santana, den habe ich verehrt wie einen Heiligen. Die sanfte Macht, die sanfte Gewalt. Ganz viele Künstler haben Jesus eben mit langem, wallendem Haar dargestellt, was ja auch was ausdrücken soll und dann natürlich auch in den 70er Jahren wiederkehrte, also bis hin zu dem Musical Hair, wo das ja genau auch das Thema ist, wo Jesus ja sogar genannt wird als Vorbild, um eben nicht den kriegerischen Mann darzustellen, sondern eben die Macht der Straße. Gerade immer im Gegensatz zu den Soldaten, die ihr kurze Haare unter ihrem Helm tragen haben. Dann kamst du zur Bundeswehr, ich bin nicht anerkannt als Kriegsdienstverweigerer. Und das Erste war, dass sie dich zum Truppenfriseur geschickt haben. Ja, und der hat dir dann nicht nur die Haare geschnitten, der hat dir einen richtigen Nazischnitt verpasst. Ja, also alles war ja mit den langen Haaren verbunden und plötzlich hat es einfach nicht mehr gestimmt. Du konntest auch keinen Marihuana rauchen mit kurzen Haaren, es ging einfach nicht. Ja, und es ist ein Stück Identität dabei verloren gegangen. Sich zu viel um seine Haare kümmern? Glaube ich nicht. Neu, Excellence Creme Koloration von L'Oréal. Haarträume, die haben meistens was mit Haarausfall zu tun. Also mit dem Verlust von Haaren. Das sind manchmal einfach nur kurze Szenen, Bilder, denen man sich mit den Händen durch die Haare geht und hat büschelweise Haare plötzlich in der Hand und merkt dann, dass alles irgendwie sich auflöst. Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Oder ein anderer Traum, der mir so in Erinnerung ist, dass jemand sich kämmte, in den Spiegel schaute und es war gar keine Haare mehr da. Aber immer noch weiter kämmte. Also ich befrage den Patienten natürlich zuerst, wann hat der Haarausfall angefangen, wie lange dauert der Haarausfall schon und was ist vor dem Haarausfall passiert. Und dann frage ich natürlich, wie viele Haare haben sie verloren. Es gibt Leute, die haben noch eine riesen Löwenmähne, aber sagen, ich habe die Hälfte meiner Haare verloren. Und ein Außenstehender kann Ihnen nicht ansehen, dass Sie 20% Haare verloren haben. Erst wenn Sie ungefähr 60% Ihrer Haare verloren haben, dann fangen andere Leute an, jemanden darauf anzusprechen. Ende 20 ging es bei mir los, dass mir die Haare sichtbar ausgegangen sind. Und, ich habe dann relativ schnell zu radikalen Maßnahmen gegriffen und den Rest immer so kurz wie möglich gehalten. Ich habe nicht damit gerechnet und es trifft mich hart. Ich hätte nicht so viele Kapperl aufsetzen sollen vielleicht als Jugendlicher. Und jetzt muss ich mich irgendwie damit arrangieren und es ist ein monumentales Problem. Es ist schrecklich. Ich habe Haare am Bauch und der Popo auch und ich finde das gar nicht schlimm. Die Evolution hat es vorgeschrieben, auch Haare haben ihren Sinn. Gut, was wir gemacht haben bei uns als Nothilfemaßnahmen, also ich habe den Leuten jeden Sonntag die Haare geschnitten, damit sie nicht zum Truppenfriseur mussten. Ich habe also frühzeitig mir geschworen, zu diesen Menschen gehst du nie wieder und habe mir dann die Ausrüstung gekauft, Schere, Verdünnungsschere, Haarschere, Spezialschneider. Und dann habe ich eigentlich jeden Sonntagabend in meiner Staffel den Leuten die Haare geschnitten. Manch unglückseliger Mann hat Haare auf dem Rücken. Das macht die Frauen wohl weniger an und wird sie nicht entzücken. Und dann natürlich, was für uns Glatzenträger natürlich ein ganz großer, hilfreicher Punkt war, war die Karriere von Bruce Willis. Der war natürlich ein großes Vorbild, so ein Beispiel an Männlichkeit. Aber jetzt ein ganz klarer Trend bei Männern, der sich abzeichnet, ist außer jetzt das Färben tatsächlich der Wunsch natürlich nach vollem Haar, was ja auch so eine gewisse Kraft ausstrahlt. Das Bedürfnis, beginnenden Haarausfall möglichst zu verzögern oder zu stoppen. Aber dann erfahren Sie, Sie müssen auch eine Chemotherapie machen. Und dann ist der Haarausfall sicher oder sagen wir mal, sehr sicher. Und dann haben Sie büschelweise Haare in den Händen, wenn Sie durch die Haare fahren. Und das ist eine oftmals bedrückendere Situation als der Krebs selber. Dieser Haarverlust ist eine wirklich tödliche Kränkung. mehr noch als der Krebs. Zur Haarentfernung gibt's verschiedene Methoden. Epiliere, Rasierer in schwarz oder weiß. Es ist zwar mies, aber um Frauen zu gefallen, macht man halt seinen Scheiß. Man kann auch Haare transplantieren natürlich. Bei uns ist es so, wir machen Sitzungen, die vielleicht bis zu 2000 Transplantaten gehen. Damit kann man natürlich keine ganze Glatze auffüllen. Ja, dann muss der Patient wissen, dass er eben nur ein bestimmtes Areal abgedeckt bekommt oder dass er eben nochmal kommen muss, wenn er mehr Haare haben möchte. Ja, ich habe was gegen richtiges graues Haar. Es laufen ja viele Menschen auch mit einem Grau durch die Gegend, die graue Gesichtsfarbe noch mit unterstreicht. Also grau ist eigentlich nicht so schön. Ich verstehe alle Frauen, die sich die Haare färben lassen möchten. Ich wehre mich immer noch dagegen, dass Männer das nicht dürfen. Also ich fand, der Schröder hat das gut gemacht immer. Ja, es sah doch gut aus. Ideal ist ja im Grunde dann eine Welt, wo es diesen Trend nicht gibt, sondern jeder seine Frisur findet und spielerisch variiert oder nach Lust und Laune ausprobiert. Nackt sein und auch Scham. Es ist wie eine Demaskierung und die Angst, die Haare zu verlieren, ist sehr, sehr groß. Sie haben tatsächlich Angst vor dem Tod. Ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen. Und den folgenden Tag, als es anfing, dunkel zu werden, ging der Königssohn zu dem Turme und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab, und der Königssohn stieg hinauf. Was dem Tier sein Fell, ist des Menschen Zierde. Vom Umgang mit dem Kopfbewuchs. Ein Feature von Erika Fischer und Uta Rühenaufer. Ich habe mal eine Dame gehabt, die war so um die 60. Die wollte noch mal einen Partner kennenlernen und sagt: Ach, wissen Sie, schneiden Sie mal heute nur den Pony, dann wird es nicht so teuer. Na, ich so ihr, sagt: Wissen Sie, sie möchte doch gerne einen neuen Partner kennenlernen. Und wenn ich ihn jetzt nur den Pony abschneide, dann sieht die ganze Frisur komisch aus. Ich sage, und das werde ich nicht machen. Ich sage, entweder schneiden wir alles oder wir schneiden gar nichts. Also ich durfte ihr dann die Haare schneiden und dann hat sie gesagt: Wissen Sie, man kann sich auf sie immer verlassen. Ich sage, na sehen Sie, sag ich, ist doch gar nicht so schwer. Also täglich, täglich habe ich das eigentlich. Aber das ist ja gerade das Schöne. Glatze, die sind wunderbar. Glatze, die sind schön. Den Kopf, den hast du schnell gewischt und brauchst auch keine Föhn. Es wirkten mit die Friseurinnen und Friseure Ilse Kolmer, Ann-Kathrin Kernchen, Hamid Nosrati, Wolfgang Zimmer, Jessica Zimmermann, Christina von Braun, Kulturwissenschaftlerin, Wolfgang Kaschuba, Ethnologe, Steen T. Kittel, Autor des im Frühjahr erscheinenden Buches Du hast die Haare schön, Klaus Lindstedt, Psychoanalytiker, Nina Ottberg, Haarmedizinerin, Christian Schünemann, Autor des Kriminalromans Der Friseur, Katharina von Steinecker, Psycho-Onkologin, sowie Clemens Sterzer, Christina Bülow, Annemarie Schehade, Dominik Conforto, Markus Franken, Christiane Großkopf, Martin Kaluzer, Manfred Kriener, Katharina Oguntoye, Schwester Maria Claudia Remki, Josephine Römer, Walter Rothschild, Petra Schäfter, Birol Utschan und andere. Platze, die sind schön. Den Kopf, den hast du schnell gewischt und brauchst doch keine Föhn. Es sprachen Andrea Hörnke-Tries, Frank Stöckle und Ursula Illert. Ton Rolf Knapp und Anke Schlipf. Regie Alexander Schumacher. Manche haben mit ihrer Fläche seelische Probleme. Die setzen sich Hordeil auf.